from downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Ich bin so aufgeregt, man. Am Dienstag ist Draft Lottery, Phil. Ich bin so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt, man. Am Dienstag ist Draft Lottery. Das ist eigentlich das Einzige, was mich jetzt kratzt bis zu den Finals. Dienstag? Draft Lottery? Ja, Dienstag schon. Crazy, man. Ja, 16. Mai. Muss ich wach bleiben, man. Ja, man, da weiß man. 1,5% Chance, Dallas. Ja, muss auf jeden Fall wach. Ja, gut. Frag mal Cleveland, ob das möglich ist oder nicht. So ist ja nicht, ne? Geiler Scheiß. Die Knicks haben 13%. Hat man gesehen, Kyrie Irving hat das mehr oder minder geklärt damit. Also Cleveland hat Kyrie Irving geholt, als die irgendwie, weiß ich nicht, Siebter waren oder sowas. Hatten irgendwie 1%. Derrick Rose auch. Übrigens, Anthony Bennett ist in der Türkei rausgeworfen worden aus dem Kader, zu schlecht. Auch geil. Der kriegt echt nichts mehr gebacken, ne? Wahnsinn. Ey, ich bin ja auch behindert, Mann. Ich habe mein Mikro gar nicht angeschlossen. Jetzt? Ja, jetzt bist du deutlich lauter. Ja, Mann, krass. Das lag hier die ganze Zeit einfach nur rum, dieses zweite Ding. Und ich dachte so, hä, wieso ist das denn nicht so gut? Scheiße. Gut, dass es mir jetzt nicht am Ende des Podcasts aufgefallen ist. Nee, man hört dich wirklich super. Ja, let's go, oder? Ja, damit. Würde ich sagen. Hallo und herzlich willkommen zu From Downtown, eurem NBA und Basketball Podcast, Folge 95, am Tag des ersten Spiels der Western Conference Finals. Der Osten lässt ja bekanntlich noch ein bisschen auf sich warten, darüber sprechen wir gleich. Wie immer die Folge präsentiert von der Basket, Deutschlands größtem Basketballmagazin, basket.de oder die Facebook-Seite von denen für mehr Infos. Geht wählen, Mami, ich liebe dich und herzlichen Glückwunsch, Lenny. Das sind alle die Sachen, die im Prinzip jetzt abgearbeitet werden mussten, ganz schnell. Ja, ereignisreicher Tag, vor allem für die, die in NRW wohnen. Wir wollen aber jetzt den Polit-Podcast, den haben wir woanders gelauncht. Den gibt's dann heute nicht auf die Ohren. Das haben wir off-air ein bisschen gemacht, aber ich glaube, es ist auch uns wichtig, einfach nochmal zu sagen, Jungs, falls ihr das hört schon, die Wahllokale haben noch auf, geht hin und tut eure demokratische Pflicht. Absolut. Hier in dem Land, wo ich mich befinde, gibt's das nämlich nicht. Nee. Aber das ist tatsächlich das ist ja tatsächlich ein Ding. Also, dass man das hier so für selbstverständlich nimmt, was du bis jetzt am anderen Ende der Welt sozusagen, was überhaupt keine Selbstverständlichkeit ist. Also, erste Bürgerpflicht heute zur Wahl gehen, zweite Bürgerpflicht die Mami anrufen, dritte Bürgerpflicht um 21.30 Uhr das erste Conference Final gucken. Ja, ist halt auch einfach krass, muss man ganz ehrlich sagen. Spurs Warriors fühlen sich ganz, ganz unterschiedlich an. Mhm. Vielleicht springen wir dann auch direkt mal rein. Wir besprechen natürlich die Serie. Ich meine, im Prinzip stellt sich der Podcast von selber auf. Heute natürlich sprechen wir über Game 6 und Game 7 der gewissen Washington Wizards gegen die Boston Celtics. Und was dann natürlich im Conference-Finale wartet. Aber ich denke, viel wichtiger ist erstmal über die Spurs und Golden State zu sprechen heute Nacht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Matchup, was A, sich alle gewünscht haben und was B, eigentlich auch im Prinzip alle schon predicted haben zu Beginn des Jahres. Ja, wenn man auf die Saison, die Regular Season auch zurückguckt, dann sind es die beiden Teams mit dem besten Record. Insofern keine große Überraschung. Darüber sollten wir aber gleich auch nochmal ausführlich reden, wie nämlich die Spurs da hingekommen sind in ihrem letzten Spiel gegen die Houston Rockets. Das fand ich doch ziemlich überraschend, mit welcher Leichtigkeit sie da durchgefegt sind, mit 39 Punkten Abstand in Game 6. Aber du hast natürlich recht. Boah, ich habe heute einen Frosch im Hals irgendwie. Da haben alle drauf gewartet und für die Spurs steht das so unter schwierigen Vorzeichen, würde ich mal sagen. Aber eigentlich für beide Teams, weil auf der einen Seite Steve Kerr hat jetzt das erste Mal beim Training wieder teilgenommen, da fehlt der Head Coach in den Playoffs eigentlich gänzlich, wo auf der anderen Seite der vielleicht beste Head Coach der Liga steht und auf der anderen Seite bei den Spurs ist Kawhi Leonard noch so ein bisschen mit einem Fragezeichen behaftet, der das letzte Spiel ausgesetzt hat und ohne ihn wird eine David-gegen-Goliath-Aufgabe wahrscheinlich sogar noch doppelt schwer. Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt, damit anzufangen. Und vielleicht sagen wir da, wir schütten in alter Jalen Rose-Manier mal ein bisschen Wasser hier auf dem Boden für Mike D'Antoni, weil der wird vielleicht auch irgendwann einfach gar nicht mehr aufstehen oder keinen Bock mehr haben, jedenfalls zu coachen. Denn er wird am Ende des Tages halt auch immer von Greg Popovich besiegt. Man ja. erinnert sich vielleicht noch an die 7 Seconds or Less Spurs und wie dann Tim Duncan so einen, den ersten und einzigen Dreier der ganzen Saison reinbankt für die Overtime in einem entscheidenden Playoffspiel seiner Spurs gegen die Suns. Ich glaube, er hat noch nie eine Serie gegen Popovich gewonnen. Und das ist wirklich nicht zu unterscheidender Faktor, dass Popovich es doch geschafft hat, vor allem die Rollenspieler von den Houston Rockets nach einer 2-1-Führung ja im Prinzip dann von, nach einer 1-0 und 2-2 Spielständen dann eben, sich da anzupassen und sich immer besser auf Harden einzustellen, der ja im Prinzip in Spiel 6 ein absoluter Non-Faktor war. Mhm. Vielleicht sagen wir dazu auch gleich noch eine Kleinigkeit, dass viele Leute ihn wirklich auch persönlich vorgehalten haben, dann eben zu verschwinden oder eben sich kleiner zu machen, als er dann eben war. Aber das hat natürlich auch ein bisschen mit dem Coach zu tun. Mike D'Antoni war nicht in der Lage, ihn dann doch in Situationen zu setzen, sei es durch Pick-and-Roll-Matchups. Da hat man ja durchaus die Möglichkeit, eben bestimmte Matchups zu forcieren. Mhm. Anders als eben viele Leute denken, dass man eben sagt, okay, man gibt Harden den Ball und dann gibt's einen hohen Pick-and-Roll und alle Leute stehen an der Ecke. So ganz simpel, wie das manchmal dargestellt wird, ist es eigentlich nicht. Nee, genau. Und ich glaube, das ist auch einer der wichtigsten Punkte. Da wurde jetzt in den letzten Tagen drüber gequatscht, dass natürlich James Harden, es wurde dann direkt auf die Karriere zurückgeblickt, auch auf die Finals-Serie von Oklahoma City, als er noch da gespielt hat, wo er als Sixth Man in den Finals gegen Miami versagt hat oder gechoked hat oder wie man das auch immer nennen will, auf jeden Fall keine guten Spiele gemacht hat. Das wurde jetzt natürlich wieder aufgerollt und gleich der Vergleich gezogen, dass er ja irgendwie kein Klatschspieler ist. Ich glaube wirklich, wie du sagst, das hat einfach auch echt viel mit dem Coaching zu tun, weil bei Greg Popovich hat man gesehen, der hat aus einer Not, dass Kawhi Leonard eben verletzt war, schon in der Overtime von Spiel 5 bis hin dann zu Spiel 6, aus einer Not eine Tugend gemacht und dann Simmons und Dedmond und solche Leute auf den Platz geworfen, die total hungrig waren und die in den persönlichen Fähigkeiten natürlich weit unter dem stehen, was James Harden in der Lage ist, aufs Parkett zu bringen, aber im System Basketball von Popovich halt super funktionieren. Jeder macht genau das, was er soll, und Mike D'Antoni hat es überhaupt nicht geschafft, da so einen Plan B auf die Straße zu bringen. Popovich hat dann ziemlich groß spielen lassen teilweise mit Gasol und mit LaMarcus Aldridge, der übrigens ein sehr gutes Spiel gemacht hat, endlich mal. Was du dir wahrscheinlich als ein Fantasy-Owner in der Regular Season öfter mal gewünscht hättest, aber er hat dann ziemlich groß spielen lassen und James Harden zum Korb kommen lassen. Und was natürlich dann schwierig ist für James Harden, wenn beide, also Gasol und Aldridge, beide die Arme hochreißen, dann seine Korbleger da drüber zu legen, beziehungsweise sind natürlich beide auch schlau genug, dass sie eben nicht in den Arm greifen und er da seine Fouls ziehen kann, wie er will. Das hat dann dazu geführt, dass James Harden total lethargisch und zurückhaltend gespielt hat. Ich glaube, er hatte seinen ersten Feldkorbversuch im zweiten Viertel, Mitte des zweiten Viertels, und insgesamt nur 8-mal auf den Korb geschmissen. Das würde ich natürlich teilweise auch James Harden ankreiden, weil am Ende des Tages ist er ein MVP-Candidate und der beste Verteidiger des gegnerischen Teams fehlt, da muss mehr kommen. Aber das würde ich mindestens genauso viel Mike D'Antoni ankreiden, der es eben nicht geschafft hat, wie du sagst, ihn in Szene zu setzen. Ja, dann auch halt in der Defensive, muss man auch ganz ehrlich sein, wenn eben Kawhi der beste, mit Abstand beste Spieler des Teams fehlt, dann muss man halt es dann irgendwie schaffen, doch mehr Druck auf Patty Mills auszuüben. Und ja. Wenn dann eben tatsächlich Jonathan Simmons zum Matchwinner wird im Prinzip, sowohl offensiv, ich glaube, er hat 18 Punkte gemacht, undrafted, ich meine, das ist wirklich eine tolle Cinderella-Story, ja. Hat $150 bezahlt, bevor er zu den Spurs gestoßen ist, ich glaube, vor zwei Jahren, um in der Summer League ein Tryout zu machen für die. Also er hat sogar Geld bezahlt, um letztlich jetzt in den Conference Finals doch eine sehr gute Rollenspielerrolle eben zu haben, hat er auch durchaus in der Saison gezeigt, aber das darf dann eigentlich nicht sein. Du darfst auch nicht in Game 7 eben so agieren. Ich finde ein Blowout gar nicht mal so schlimm, weil wenn es dann tatsächlich soweit ist, dass man 15 Punkte vor ist, mein Gott, dann kann es auch gut sein, dass man eben mit 30 verliert, weil dann irgendwann der Saft raus ist. Aber generell ist das natürlich nicht unbedingt so schön, so eine tolle Saison, wie die Houston Rockets hier gespielt haben, dann eben so depressiv, in depressiver Manier ja fast schon dann eben zu beenden. Insbesondere, wenn es zu Hause war. Also ja. Es ist ja nicht Game 7 gewesen, sondern eben vor den heimischen Fans. So aus der Halle geballert zu werden, ist natürlich schon sehr, sehr gut. Ja, diese Blowouts, die haben wir ja nur öfter schon in den Playoffs gesehen. Wir beide haben uns ja im letzten Podcast auch so ein bisschen darüber aufgeregt oder zumindest gesagt, dass halt die Spannung in den Playoffs bislang nicht so sehr gegeben ist und wir uns jetzt sehr auf die Conference Finals führen. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen dem ganzen System jetzt geschuldet. Also wenn beide Teams nur noch Dreier auf die Reuse knallen, so wie es vor allem die Houston Rockets machen, und du halt einen Tag hast, wo diese Dinger nicht fallen und keinen Plan B in der Tasche hast, dann liegst du natürlich automatisch direkt mit einem hohen Abstand zurück. Und andersrum, wenn deine ganzen Dreierversuche eben fallen, dann schießt dein Team halt aus der Halle. Also ich glaube, diese Blowouts sind auch viel diesem System des schnellen Basketballs und direkt auf den Korb drischen geschuldet. Aber nichtsdestotrotz, ja, ich glaube, das. Wann kommt eigentlich der MVP raus? Hätte das nicht schon sein müssen? Das wird ja dieses Jahr, wenn ich von der NBA angestellt wäre, müsste ich jetzt wieder sagen, da kommt ja die Awardshow hosted by Drake. Oh Gott. Insofern machen sie es tatsächlich dieses Jahr anders. In der Regel ist das schon in der ersten Runde, wird das gemacht. Man erinnert sich ja eben noch, oder kurz am Ende der ersten Runde, Anfang der zweiten Runde, man erinnert sich ja noch an 2007, genau, an Dirk, du weißt genau, wohin ich möchte, genau. Der dann gegen die We Believe Warriors rausgeflogen ist und dann anschließend die MVP-Trophäe bekommen hat. Das machen sie jetzt anders, das wird alles in einer Awardshow verteilt. Finde ich gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen, würde ich mir schon mal anschauen, zumal es die erste dieser Art ist. Da werden dann noch ein paar andere Awards mit reingehauen, um eben irgendwie einen schönen 2 Stunden TV-Abend zu machen in amerikanischer Manier. Bester Dank, weiß ich nicht, Best Dressed und was hast du alles nicht gesehen, aber und wann kommt ganzen, das? Wann kommt das jetzt? Nach den Playoffs. Ach so, erst nach den Finals, ja? Ah, okay. Also wird dann der MVP und der Finals MVP kriegt's direkt nach dem Spiel, aber der MVP muss aber also noch ein paar Wochen warten. Six Man of the Year, Most Improved Rookie. Okay. All die zur Geschichte. Ja, warum nicht? Dem ein bisschen so mehr Glamour verteilen, ne? Ja, als eben sehr amerikanisch. Ne? Es wird teilweise von anderen Ligen auch so ähnlich gemacht. Mhm. Es gibt ja auch die ESPYs. Ich glaube, das passt eigentlich ganz gut zu der NBA, dass dann doch ein bisschen im globalen Vermarktungsmodus ist und dann macht man eben das, dass ein paar Hipster dann auf den roten Teppich gehen und sie zeigen so ein bisschen die Verlängerung des All-Star-Weekends in der Offseason. Ja, warum ich darauf eigentlich nur hinaus wollte, James Harden natürlich einer der MVP-Kandidaten und das vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen, wenn jetzt jemand sagt, hey, also dann hat sich das ja jetzt wohl erledigt mit seinem MVP-Vote nach so einer Leistung, die Votes sind schon gemacht worden, also das, was jetzt in den Playoffs passiert, das hat dann damit recht wenig zu tun, dieser Kreis von Leuten, die darüber abstimmen dürfen, das haben die schon getan, aber Transition, Achtung, mein MVP-Kandidat ist nämlich noch drin. Kawhi Leonard, aber mit einem großen Fragezeichen oder zumindest Sorgenfalten auf der Stirn von Greg Popovich. Spielt aber definitiv heute Nacht. Wurde, glaube ich, schon bestätigt von Popovich. Auch natürlich das Popovichste aller Möglichkeiten, einfach den besten Spieler im vermeintlich entscheidenden Spiel dann nicht spielen zu lassen. Spricht aber mal wieder für Popovich, wie er eben mit seinen Spielern kommuniziert und an seiner Herangehensweise. Ich glaube, ihm war es wirklich wichtig, mittel- und langfristig seinen Franchise-Spieler halt eben bei 100% zu haben, als dass man ihn 80% dann eben aufs Feld trottet und er sich dann doch nochmal umknickt oder sowas. Ja. Und dann wäre natürlich jegliche Chance gegen die Warriors zu bestehen dann auch dahin. Insofern mal wieder in Retroperspektive kann man Popovich recht geben. Und das war natürlich sehr interessant. Du hast es eben erwähnt und das ist vielleicht der letzte Punkt zu Coaches und Coaching. Ich glaube, dass Kerr eigentlich immer sehr gut gegen Popovich gecoacht hat, weil er natürlich auch selber bei San Antonio gespielt hat und Popovich gut kennt. Ob das tatsächlich bei Mike Brown auch so ist, wird sich sehen. Ich glaube schon, dass da gerade bei engen Spielen ein bisschen es auf taktische Finessen ankommt. Timeout-Plays, all diese ganzen Sachen. Bislang hat sich da natürlich das Team aus Oakland sehr auf seinem Talentpool ausruhen können und das wird sehr interessant sein, das zu sehen. Ja, das glaube ich auch. Die Frage ist jetzt, wenn wir mal auf die Serie vorgucken von den beiden, wie würdest du denn agieren, wenn du San Antonio bist? Also im Grunde musst du ja wirklich immer ja in irgendeine Tischkante musst du beißen. Also du kannst dir wahrscheinlich schwer erlauben, einen von den Jungs, Clay, Steph oder Durant, zu doppeln, weil eben dann, selbst wenn Danny Green, Kawhi Leonard und Patty Mills auf dem Platz stehen, wird es unheimlich schwer, so zu rotieren, dass dann eben keiner von denen einen freien Schuss kriegt. Aber meinst du, Kawhi Leonard wird maßgeblich versuchen, Kevin Durant aus dem Spiel zu nehmen, also positionsgetreu, oder ist es vielleicht sogar cleverer, den Primary Ballhändler Steph Curry aus dem Spiel zu nehmen und irgendwie versuchen, weiß nicht, Danny Green auf, na sag schnell, auf Kevin Durant zu schicken, dass es so halbwegs von der Größe noch passt, und Patty Mills bei Klay Thompson zu verstecken. Also da bin ich mal ziemlich gespannt drauf. Ich hatte gerade kurz LaMarcus Aldridge erwähnt. Ich glaube, er könnte halt ein ganz wichtiger Faktor werden. Wenn er versuchen wird, irgendwie Jumpshots aus 15 Fuß Entfernung zu nehmen, dann frisst ihn Draymond Green, glaube ich, regelmäßig auf. Aber wenn er halt seine Größenvorteile ausspielt, dann könnte das vielleicht eine Waffe werden, obwohl ich echt sagen muss, Phil, ich bin ziemlich skeptisch, dass das was werden kann für San Antonio. Bleiben wir vielleicht erstmal bei der Defensive, und ich glaube, das Defensivkonzept der Spurs ist wirklich der absolut wichtigste Faktor. Für mich kommt es weniger auf individuelle Defense an, als vielmehr auf Team-Defense natürlich. Wenn man sich mal die Stats anschaut aus der regulären Saison, die Spurs konnten 2 der 3 Spiele für sich entscheiden und haben da eben in den beiden Siegen Golden State bei 12 von 50 von der Dreierlinie gehalten, was nur 24% sind. Das war der ausschlaggebende Faktor. Die Verteidigung des 3-Punkte-Wurfs wird damit eingehen, natürlich auch sehr viel damit zusammenhängen, inwieweit man oder wie man im Pick and Roll das Pick and Roll verteidigt. Ich würde von den kleinen Jungs einfach auch sehr, sehr viel switchen. Also ich würde auch gar kein Problem haben, dann eben Patty Mills mal auf Clay Thompson zu haben. Wenn man dann sagt, hey, dann geht Clay in den Post, dann ist das für mich okay. Ich würde echt immer Contested Zweier halt den Dreier natürlich vorziehen. Das hört sich jetzt sehr plump an zu Beginn, aber ist meiner Ansicht nach wirklich der absolute Key. Ich würde alles switchen von 1 bis 3 komplett. Also ob dann eben erst dann Kawhi auf KD ist oder dann eben anders, ist mir im Prinzip egal. Ich finde es auch nicht so schlimm, wenn man dann Matchups hat. Wichtig ist eben, keine offenen Dreier zu haben. Das ist jetzt das im Prinzip Entscheidende. Wie viele Minuten kannst du in so einer Situation halt Dwayne Dedmon geben? Wie viele Minuten kannst du vor allem Pau Gasol geben und Aldridge? Also Aldridge kann ja sogar noch ein bisschen hatchen beim Pick and Roll, also kann sich zeigen, ein bisschen rausgehen, um dann eben eine schnelle Ballverteilung dann eben ein bisschen zu verhindern und vor allem Abschluss, wenn man eben nicht über den Screen gehen kann oder nicht durch den Screen kommt. Das ist eben super wichtig bei der Verteidigung von Steph Curry, weil sonst knallt es halt direkt ein Dreier. Ob das halt möglich ist, weiß ich nicht. Ich glaube, dass man halt wirklich auch viel mit Jonathan Simmons auf der 4 spielen sollte. Mhm. Ich glaube, er hat die Länge und durchaus auch die Kraft, eventuell dann eben mit Draymond Green oder gegen KD dann eben auch zu spielen. Das wäre für mich so ein bisschen das Go-To-Lineup dann eben. Patty Mills, Green, Kawhi, Simmons und dann eben einer der großen Jungs, wahrscheinlich Aldridge, der dann eben noch halbwegs schnell auf den Füßen ist. Ja, also aus der Sicht der San Antonio Spurs, aus der Sicht der Golden State Warriors würde ich eben genau das forcieren, was du gerade so ein bisschen anklingen hast lassen. Also ich würde, wo die Golden State Warriors ja natürlich so stark sind wie eigentlich kein anderes Team, ist die Transition Offense. Also wie schnell sie den Ball nach vorne treiben, gerade wenn sie ein Mismatch wittern, sobald Popovic, Gasol und LaMarcus Aldridge auf den Platz stellt, ist eigentlich nach jedem Defensiv-Rebound feuerfrei für die Golden State Warriors. Ich glaube, da müssen sich die Spurs echt umgucken, dass sie da im Halfcourt schon ordentlich verteidigen. Auf der anderen Seite, glaube ich, werden wir jetzt gerade im ersten Spiel super, super, super viele Pick-and-Rolls auf der gleichen Seite sehen, bis der Arzt kommt. Also, dass entweder KD und Steph, dann Danny Green oder LaMarcus Aldridge auf der einen Seite vielleicht die ganze Zeit versuchen zu switchen, sodass Steph Curry immer gegen einen der Großen spielt und KD dann eben aufpostet gegen Danny Green oder wie auch immer. Und auf der anderen Seite, wenn sie Gasol bringen und der, dann werden sie wahrscheinlich Gasol direkt nach oben holen zum Switchen, weil Draymond Green irgendwie vorne einen Pick stellt. Und dann ist natürlich leichte Beute für Steph. Also ich glaube, die San Antonio Spurs tun gut daran, das Spiel so langsam wie möglich zu machen. Dann wird es entscheidend sein, wie du gerade richtig gesagt hast, wie sie switchen und ob Golden State es schafft, aus jedem Angriff quasi ein Mismatch zu machen. Und das wird auf jeden Fall eine Mammutaufgabe, sage ich mal. Zumal die San Antonio Spurs natürlich mindestens genauso heimstark sind wie die Golden State Warriors. Aber ich würde mal fast sagen, wenn Golden State mit den zwei Heimspielen 2-0 in Führung geht, dann wird's verdammt schwer, da nochmal zurückzukommen. Ja, und offensiv. Ich gehe mal davon aus, dass Steph Curry dann eben startet, die zwei der Spurs zu verteidigen, Danny Green, und dass dann vielleicht sogar Patty Mills gedeckt wird von Klay Thompson, einfach um so die Secondary, Tertiary, also zweite und dritte Option der Spurs dann eben möglichst niedrig zu halten. Patty Mills ist auch sehr ein Rhythmusspieler. Wenn er eben ein, zwei Korb-Erfolge hat, dann kann er sehr schnell heiß laufen. Wenn er dann eben aber die ersten drei, vier verwirft, gibt's auch mal eine 1 von 7 Nacht oder sowas. Ja. Darauf baut sicherlich das Team um Klay Thompson in dem Fall, weil er sicherlich da das Primary Assignment haben wird, den Patty Mills zu verteidigen. Du hattest eben LaMarcus Aldridge erwähnt. Witzig, dass du das gesagt hast, oder ist natürlich logisch, dass du das auch erwähnst, aber Van Gundy war bei Zach Lowe im Podcast und hat da im Prinzip gesagt, dass er nicht möchte, dass LaMarcus so viel aufpostet. Eigentlich würde man das ja mal sagen, er hat eine Height Advantage, er ist natürlich auch super bei dem Turnaround Jumper, er postet ja nicht unbedingt auf, um eben, weiß ich nicht, drei harte Dribbles zu nehmen und dann eben ein Layup zu haben, sondern einfach um in eine Position zu bekommen, wo er ein bisschen Platz bekommt, um dann seinen Turnaround zur Baseline hin anzusetzen. Er hat eben gesagt, ja, er empfiehlt ihn einfach einen Jab-Set zu nehmen und ein bisschen den Pivot noch zu haben und dann einfach hochzusteigen, weil er doch ja immer den großen Unterschied dann eben hatte, den Vorteil diesbezüglich. Die Frage ist natürlich, wenn du ausschließlich ein Jump-Shooter bist, ich meine, zwei Punkte oder zwei ist kleiner als drei, drei ist größer als zwei. Das ist wirklich so einfach, ist ja mittlerweile ein bisschen der Basketball dann doch auch. Das nimmst du. Wenn du ein Post-Up oder ein Iso-Play von LaMarcus Aldridge, wie viele Points per Possession sind das? 1,3? Sowas? So, das wäre schon gar nicht mal schlecht. Ein Dreier von jeglichem Spieler von den Golden State Warriors, wie viele Points per Possession ist das? Wahrscheinlich so 1,8 oder sowas. 1,8, halt. 1,9 wahrscheinlich, ja. Ja. Insofern, ja. Das ist die Mathematik der Serie im Prinzip. Ja, natürlich würde ich mir niemals anmaßen, irgendwas Schlaueres zu sagen als Jeff Van Gundy. Ich glaube nur, dass das zu Problemen führen kann, genau wie du sagst. Sagen wir mal, Draymond Green verteidigt LaMarcus Aldridge und er würde normalerweise easy so 50%, 52%, 53% mit seinem Jumper gegen jeden anderen Verteidiger der Liga schießen. Sagen wir vielleicht sogar 56%. Wenn Draymond Green es schafft, durch seine Verteidigung diese Jumper bei 50 oder knapp 50% zu halten, dann nehme ich das immer gerne mit, weil diese Jumper natürlich nicht die Gefahr birgen, dass du ein End-One ziehst, plus die große Stärke der San Antonio Spurs oder gleichzeitig die Schwäche von Golden State ist ja auch so ein bisschen das Rebounding, also die Größe. Sie haben ja Zaza Pachulia und JaVale McGee, aber die können natürlich lange nicht vom Stellungsspiel und so weiter mithalten mit Aldridge und mit Gasol. Und je weiter sich Gasol und Aldridge vom Korb entfernen, desto mehr nimmst du dir ja eigentlich auch diese Waffe an den Brettern. Also ich kann gut sein, dass das funktioniert, kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass das nach hinten losgeht, weil, wie du sagst, drei ist größer als zwei, du ziehst nicht viele Fouls und an den Brettern bist du auch nicht. Schwierig. Ja, das stimmt. Kleiner Lichtblick für dich, während die Houston Rockets 45% ihrer Feldversuche von jenseits der Dreierlinie abgefeuert haben, ist es bei den Spurs nur 29%. Das heißt, wir können wahrscheinlich weniger Dreier sehen. Wir werden das Spiel auch langsamer machen, oder wir werden auch ein bisschen langsameres Spiel sehen, was die Pace betrifft. Wollen natürlich die Golden State Warriors das möglichst hochhalten, die San Antonio Spurs recht niedrig. Das ist ein Unterschied von 9 Possessions im Prinzip, also was den Pace-Faktor betrifft. Mhm. Das ist natürlich schon auch ein Faktor, den man nicht vernachlässigen darf. man wird da wahrscheinlich auch den einen oder anderen Blauart sehen, insbesondere bei Siegen der Golden State Warriors, weil dann eben der Pace zu schnell ist, weil es dann zu viele Turnovers gibt, die in leichte Punkte verwandelt werden können. Insofern kann ich mir vorstellen, dass das Erfolgsrezept ist wirklich Halbfeld bis zum Erbrechen, möglichst langsamere Pace und wenig Turnovers verglichen mit einer hohen Field Goal Percentage. Ja. Das wäre der Blueprint. Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Ich finde es immer super schwierig, eine Prediction abzugeben, bevor man ein Spiel der Serie überhaupt gesehen hat. Das ist leichter, wenn die Serie schon weiter fortgeschritten ist, so wie jetzt gleich die Serie im Osten, zu der wir kommen, dass man irgendwie sagen kann, ja, das und das habe ich gesehen, deswegen würde ich das und das sagen. Das können wir jetzt bei San Antonio und Golden State noch nicht unbedingt. Dennoch müssen wir die Frage natürlich auch beantworten. Was ist denn ins blaue Glaskugel dein Tipp für die Serie? Also ich gehe schon davon aus, dass es mindestens 6 gibt. Das ist ja schon eigentlich fast eine Adelung für die Spurs, weil die Dominanz der Golden State Warriors ist ja schon abartig, sowohl was die reguläre Saison betrifft, als auch jetzt in der Postseason. Man darf aber eben nicht vergessen, dass es da unter anderem auch dieses erste Saisonspiel gab. Darf man natürlich jetzt auch nicht auf die Goldwaage legen. Erstes Spiel mit Kevin Durant und so weiter und so fort. Aber ich erinnere mich noch, dass wir es gesehen haben und komplett baff waren, dass zu Hause die Warriors komplett zerstört worden sind mit 30 Punkten von San Antonio. Was viel mit Coaching, aber eben auch viel mit Spielphilosophie zu tun hat. Und die ist nun mal doch wesentlich besser gestärkt und eingespielt. Über Jahrzehnte ja im Prinzip in die Team-DNA eingeprägt. Bei den San Antonio Spurs, und ich glaube, dass das durchaus ein Faktor ist. Kevin Durant hat das Team natürlich wesentlich komplexer gemacht. Das kann sowohl positiv als auch negative Faktoren haben, gerade was Crunchtime-Situationen betrifft. Bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Ich glaube schon, dass da das ein oder andere Spiel rausgeholt werden kann. Vor allem auch durch X-Faktor-Spieler wie eben Manu W., Jonathan Simmons, die glaube ich schon wenn man sich die Bank der Warriors anschaut, dann doch mehr X-Faktor sein können als Iguodala und Co. Ich hoffe es inständig, Phil. Ich hoffe es wirklich inständig, dass es über mindestens sechs Spiele geht. Ich freue mich so auf eine richtig spannende Playoff-Serie jetzt, was die Conference Finals angeht. Glaube aber allerdings, also wenn ich mir so einen Spielfilm oder so einen Serienfilm überlegen würde, ich glaube, dass die Warriors zu Hause so krass stark sind, dass sie 2-0 in Führung gehen werden. Glaube auch, dass San Antonio dann das erste Heimspiel gewinnt. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Golden State nicht ein Spiel in San Antonio klaut. Das hieße ja dann, es würde 3-1 stehen. Ich gehe in 5 Spielen, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass die Spiele echt knapp werden, bis auf vielleicht 1 oder so. Aber ich glaube, am Ende ist da zu viel Firepower. Dann Tony Parker ist nicht da, da kann man jetzt sagen, ja, der ist aber schon alt und bla. Ja, gut, aber in der Offensive hat er in den ersten, zumindest in der ersten Runde halt gezeigt, dass er immer mal wieder für ein 18-Spiele-Ding gut ist, dass gerade er auch jemand ist, der die Pace runternehmen kann, wenn es nötig ist. Der fehlt jetzt komplett. Kawhi Leonard ist ein großes Fragezeichen, ob er wirklich bei 100% ist. Finde ich schwierig, ich würde es mir anders wünschen, ich wünsche es mir anders, definitiv glaube, dass die Warriors in 5 durchgehen werden. Ist natürlich brutal schwierig, die ersten beiden Spiele hintereinander in Oakland zu spielen. Ne? Ich meine, das ist halt doch auch Wahnsinn, was für ein riesen Heimvorteil da eben von der Liga oder durch das System dann eben aufgelegt wird. Da 2 Spiele zu holen, ist schon krass, beziehungsweise 1 von 2. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es dann eben 2-0 steht, ist ja durchaus gegeben. Und wie wir oder viele von euch wahrscheinlich wissen, über 83% der Fälle gewinnt das Team, was 2-0 vorne liegt, dann eben auch die Serie. Und das macht natürlich dann nochmal die Situation wesentlich schwieriger. Ich würde sagen, wenn es mit einem 1-1 zurück nach San Antonio geht, dann hat man weniger Druck, man kann mehr sein Ding durchspielen, auch wenn man das erste Heimspiel verliert, dann macht man eben im zweiten genau dasselbe und schaut, wie es läuft. Wenn es jetzt 0-2 steht, dann muss man teilweise wirklich ein bisschen von seinem Weg abgehen und geht dann im Zweifel das Tempo mit für eine Halbzeit, und das ist ja fast schon dann das Todesurteil. Ja, und ich habe eben ein bisschen so die Sorge, dass je länger die Serie geht, auch so die die beiden großen Jungs, Aldridge und Pau Gasol, einfach überrannt werden. Aber hat man bei Houston auch gedacht, ist nicht passiert. Bin mal gespannt. Ich hoffe inständig auf eine enge Serie. Ja, mehr gibt's dazu eigentlich, glaube ich, noch nicht zu sagen. Wir gucken alle ganz gespannt auf heute Abend, werden sehen, wie das erste Spiel ausgeht und dann folgt alles weitere. Umso spannender eigentlich auf die andere Serie zu gucken, denn Cleveland ist ja bekanntlich schon durch. Die machen seit ja so 7 bis 10 Tagen Urlaub, machen ein bisschen Video-Studying. Wahrscheinlich kennen sie jetzt Washington und Boston so gut wie noch nie. Wie geil wäre es, wenn sie einfach sagen würden, wir fliegen jetzt übrigens für 2 Tage nach Barbados. LeBron ist doch weggeflogen. Ist LeBron, so? Ja, krass, habe ich irgendwo gelesen, vielleicht vertue ich mich, aber ich glaube, LeBron ist irgendwie nach Südfrankreich geflogen oder so für 2-3 Tage. Was? Ja. Auf gar keinen Fall. Doch, habe ich irgendwo gelesen. Auf gar keinen Fall. Doch, Mann. Nicht nach Frankreich. Direkt nach der Serie. Das wäre so brutal. Ich dachte irgendwie wenigstens kurz nach Florida, oder? Warum nach Frankreich nicht? Schön 7 Stunden. Im Privatjet mit einem eigenen Bett. Wo ist der Unterschied? Na gut. Ob du jetzt nach Los Angeles fliegst oder nach Dingens? Vielleicht war es auch nicht Frankreich. Auf jeden Fall, ich habe irgendwas gelesen, dass er auf jeden Fall Urlaub gemacht hat. Und Klay Thompson auf der anderen Seite hatte ja auch gesagt, als die Serie zu Ende war mit einem 4-0, ja, wir machen jetzt erstmal 2-3 Tage Urlaub, ne? Und dann gucken wir weiter, wie es bei den anderen steht. Dann geht das Video-Studying los. In der Zeit soll sich jeder fit halten. Was sollen die denn jetzt auch 7 oder 8 Tage lang, wie lange es jetzt gedauert hat, jeden Tag brutal in der Halle verbringen? Treadmill, Mann. Treadmill-Treatment. Schön ein bisschen rennen und dabei ein bisschen Netflix gucken. Felix Magath-Style. Berge aufschütten lassen. Das wäre so geil. Aber nur die Rookies. Obwohl, die haben ja gar keine Rookies in ihrem Team, sind ja alle 38 Jahre alt. Ja. Aber gut, sprechen wir doch dann über die Serie, die du angeteasert hast. Für mich auch natürlich das Spiel, auf das es in den kommenden Tagen dann hier hinausläuft. Ich habe auch schon mich verabredet mit meinem Buddy, der Boston-Fan ist, und diesmal werden wir tatsächlich beide in Isaiah Thomas und John Wall Jersey da sein. Ich werde mein Trikot sogar mit zur Arbeit nehmen und dann den Anzug pünktlich mit dem Arbeitstagsschluss dann eben anziehen und eine Kanne Bier kaufen, weil dann geht's los. Wir sind aber wieder natürlich darauf angewiesen, einen kompletten Social Media Blackout zu machen. Wäre natürlich schade, wenn es einen Blowout gibt und wir all diese Sachen uns dann eben vorbereiten und dann hören, dass die Boston Celtics irgendwie mit 30 gewonnen haben. Aber das war ja schon mal echt ein cooles Spiel. Ich glaube, nach dem Memphis gegen Spurs Spiel, wo dann eben Gasol mit dem Buzzer gewonnen hat, war das mit das coolste Spiel der Playoffs bislang. Wie sehr ist der einer abgegangen bei dem Dreier von John Wall? Ja, ich habe es nicht live gesehen, aber ich muss sagen, also ich hatte da auch leider das Ergebnis schon gesehen, aber ich habe nicht gewusst, wie das Ergebnis zustande kam. Und dann wusste ich halt irgendwann, ja scheiße, dann haben sie gescored, dann wusste ich, okay, jetzt wirft einer einen Dreier, und dann war es natürlich John Wall, der wieder mit seinem Schuss ein bisschen gestruggelt hat. Das finde ich ehrlich gesagt nicht so schlimm, aber er spielt, was die Prozente betrifft, natürlich nicht die grandioseste Serie, hat aber auch damit zu tun, dass er einfach wie ein Berserker in die Zone zieht. Ja. Also das ist wirklich wahnsinnig, mit welcher Pace und mit welcher Power er dann halt wirklich Zug um Zug dann zum Korb zieht, und hat man auch ein bisschen gesehen. Muss man natürlich alles mit ein bisschen Salz sozusagen nehmen, was ich jetzt sage über John Wall, das ist ja bekannt, aber ich finde es schon sehr authentisch. Klar, wenn er dann da eben auf den Scorer-Table springt und eben sich irgendwie auf die Brust schlägt, aber er hat dann eben gesagt, hey, das ist wirklich für die Stadt, und die Wizards haben wirklich echt keinen so guten Run gehabt in den letzten 15 Jahren, und sie waren mal nah dran mit Gilbert Arenas und Co., haben da ein bisschen Cleveland geärgert, aber viel mehr war wirklich nicht drin, das Team ist dann implodiert, und John Wall hat doch es geschafft, dann ein bisschen dem Team eine Identität zu geben, mit diesen, ja, Grit and Grind ist ein bisschen schlecht, weil sie eben nicht wirklich verteidigen, aber halt Grit so ein bisschen and run. Dieses, ja, sowas, also ne, dieses Bissige, so. Man merkt halt wirklich, dass sie keine Freunde sich machen wollen und dass denen das auch prinzipiell scheißegal ist. Und das gefällt mir, muss ich sagen. Das ist vor allem in der Liga, wo alle irgendwie Instagram-Buddies sind und sich und ihre Brands supporten, finde ich das ehrlich gesagt recht sympathisch. Ich freue mich mega auf das Spiel. Wirklich. Und zwar, weil endlich mal es scheint, dass das die erste Playoff-Serie ist und auch eigentlich, weißt du, eigentlich im letzten Jahr in den Finals hat man so gesagt, oh, da wird jetzt eine Rivalität draus und guck mal hier, Trash Talk zwischen Curry und LeBron und so weiter und so fort. Was für ein Schwachsinn, Mann. Das hat mit dem Trash Talk der vergangenen 20 Jahre in der NBA überhaupt nichts miteinander zu tun. Die geben sich ein Küsschen rechts, Küsschen links, bevor das Spiel losgeht. aber bei den beiden ist es, glaube ich, ein bisschen anders, weil Boston ist nämlich zum letzten Spiel komplett in Schwarz, alle Spieler sind funeral-mäßig gekommen. Du weißt natürlich, wen du damit direkt zündest und wer die kürzeste Zündschnur bei Washington hat, das ist natürlich Markieff Morris oder Marcus, je nachdem, wer da gerade auf dem Platz steht. der hat natürlich sofort angebissen, hat gesagt, ja, die wollen ja so sein wie wir, bla bla bla. Und ich glaube, da ist schon ordentlich Feuer drin. Zumal, das gibt so viele coole Storylines, finde ich. Also einmal Isaiah Thomas und John Wall, die beiden Star-Point-Guards, vielleicht sogar nach diesen Playoffs aktuell, so Leute wie Steph Curry können das ja noch zeigen in den Finals, aber vielleicht so die Frage, wer gerade der zweitbeste Spieler im Osten ist. Ich glaube, John Wall klopft da im Moment ordentlich an die Tür. Und Isaiah Thomas will so eine Diskussion natürlich nicht zulassen, gerade jetzt, wo der Game-Winner von John Wall kam. Dann, wie gesagt, diese schwarze Funeral, schwarze Klamottensache. Dann ist es so, dass noch kein Team, glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, in der Serie ein Auswärtsspiel gewonnen hat. Das heißt, das wird doppelt schwierig für Washington. Und in der Saison haben sie sich auch schon mal geprügelt oder so halb geprügelt und Kelly Oubre wurde schon gesperrt. Also da ist genug Feuer drin, um endlich mal ein richtiges Spiel 7 zu haben und nicht so eine Larifari-Scheiße, wie das bei den Clippers und Utah der Fall war, sondern wirklich so ein, da muss richtig Feuer rein. Und da, glaube ich, Phil, werde ich auch vorher das Ergebnis nicht gucken, sondern mir das abends reinziehen. Ich glaube schon, weil ich so Bock habe. Das heißt viel. Es ist einfach auch eine spannende Geschichte. Interessant wird sein zu sehen, wie tief dann doch beide Teams auf die Bank zurückgreifen. Spiel 7. In der Regel spielen beide schon recht enge Rotationen. Amir Johnson ist gestartet bei Boston. Das ist aber eben eigentlich nur Performer. Also 10 bis 15 Minuten sind da drin. Sonst spielen sie eher in der Rotation eben noch mit Smart und Olynyk mit drin. Ich kann es mal eben vorlesen, wenn du möchtest. Bradley, Thomas, Horford und Crowder, keiner unter 37 Minuten. Und Wall, Beal, beide über 40. Morris, 39. Also sehr, sehr viel auf dem Platz. Ja, und dann eben Mahimi und Bogdanovic. Ich kann mir vorstellen, das wird alles noch ein bisschen mehr zusammengekratzt in der letzten Serie. Irgendwo lacht sich da LeBron ins Fäustchen, Stichwort Rest. Ja. Aber das ist ja jetzt erstmal egal. Also ich finde, da müssen wir jetzt auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Es geht jetzt erstmal um den Einzug in die Conference Finals. Und wenn man da sogar gesweept werden würde, dann hat man mehr erreicht in der Saison als das Team, was jetzt eben verliert übermorgen. Insofern ist das erstmal hintergründig. Sehr interessant ist für mich eben, dass Marcus Smart immer noch weiterspielt, obwohl er nur Backsteine wirft. Man sieht, dass das absolut notwendig ist und dass es da auch keine zweite Option gibt, weil eben Isaiah Thomas nur minimal versteckt werden kann und man dann eben ein Trio von Bradley, Smart und Crowder braucht in der Verteidigung mit Al Horford dann, der ja auch absolut überdurchschnittlich ist in seiner Verteidigung, hat man dann im Prinzip 4 Edelverteidiger auf dem Feld, eben mit Isaiah Thomas. Und trotzdem ist das Defensivrating der Boston Celtics ziemlich, ziemlich bescheiden bislang. Insofern sieht man dann eben doch, wie schwierig es ist, Isaiah zu verstecken. So sehr offensiv dann doch auch häufig brilliert. Im letzten Spiel hat er eher ein bisschen mehr seinen Shot gesucht. Dafür hat Avery Bradley dann eben doch gezeigt, was er eben machen kann. Jetzt gerade, wenn er von Screens aus Screens kommt, ist er doch mittlerweile eine sehr effektive Waffe geworden. Inwieweit Markieff Morris aufhören kann, mal hopp und mal konstant flop, ne, zu sein, ist sehr, sehr schwierig und wird eventuell sogar entscheidend sein. Weil eben Machine Gott hat absolutes Schussverbot hat seit 2-3 Spielen. Da wird ja wirklich gesagt, okay, ausschließlich für Putbacks und wenn niemand vor dem Korb ist. Ansonsten passt du den Ball wieder raus nach dem Offensiv-Rebound. McKeef hat ein sehr gutes Spiel 6 gespielt, aber hat eben auch sehr, sehr schlechte Spiele schon in den Playoffs gehabt. Mal sehen, wie das wird, wenn sie jetzt im Garden spielen vor, weiß ich nicht, 20.000 absolut ausrastenden Boston Maniacs. Ja, das wird eine geile Stimmung auf jeden Fall. Also der Punkt Rest, den du angesprochen hast, würde ich halt auch nur so würde mich jetzt nur irgendwie zweitrangig interessieren, weil in den Playoffs gibt's keine Back-to-Backs und auf so einen Spieltag, einen Tag Pause, einen Spieltag sind die Jungs in der Saison sowieso schon drauf trainiert. Also klar, es ist immer schön, irgendwie ein paar Tage zwischendurch zu haben, aber ich glaube, man darf auch nicht vergessen, das Team, was jetzt heute, morgen, als Sieger da vom Platz geht in einem Game 7, natürlich sind die ein bisschen erschöpfter als Cleveland, aber die nehmen natürlich ein riesen Momentum mit in diese Serie, ne? Ein Game 7 zu winnen ist ja, der Adrenalinschub, der geht ja nicht runter, bis die Cleveland-Serie dann anfängt, und Cleveland, man hat sich jetzt gemütlich gemacht in der letzten Woche. Das heißt, das würde ich gar nicht mal so unbedingt als großen Nachteil sehen. Interessant finde ich, dann, wenn man so den Ausblick wagt, wer denn das bessere Matchup für Cleveland wäre oder das schwierigere Matchup. Ach, hör doch auf. Hast du das schon gesagt? Ist doch auch klar, dass das Boston ist. Ja, obwohl, ich habe da nochmal, ja, also ich bleib nach wie vor dabei, dass Boston, glaube ich, das schwierigere Matchup ist. Hab aber noch ein bisschen überlegt und würde halt sagen, dass natürlich vor allem John Wall, Kyrie Irving echt so beschäftigen wird, dass vielleicht auch vorne dann nicht so diese Puste für diese Clutch-Shots und so weiter und so fort da ist. Markieff Morris wird wahrscheinlich nach 5 Minuten das vierte Foul gegen LeBron gekriegt haben. Aber wenn tatsächlich, ja, und da glaube ich eben doch, dass Bradley und Crowder und Smart, dass die da ein bisschen schlauer sind. Aber was halt cool ist bei Washington, wenn sie es schaffen, auch gegen Cleveland potenziell so eine hohe Pace zu gehen über John Wall und dann eben die Kickouts funktionieren zu ihren Sharpshootern mit Beal und mit Otto Porter und so weiter, dann glaube ich schon, dass das zumindest problematisch werden könnte für Cleveland, aber in der Verteidigung glaube ich schon, dass einfach von den Personal Matchups da Boston ein paar mehr Antworten hat, aber egal. Also es wird auf jeden Fall, erstmal gucken wir jetzt auf das Spiel und das wird eine Granate. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das wieder ein Blowout gibt, sondern das wird bis aufs Messers Schneide gehen, hoffe ich zumindest. Ja, also freuen wir uns erstmal auf Game 7. Gab ja dann doch derer einige in den Playoffs. Was ist das jetzt? Clippers gegen Utah, Houston gegen San Antonio. Und Houston gegen San Antonio war 6. Ah ja, stimmt, richtig, sorry. Ja, das ist jetzt das zweite. Games gab es da noch? Nur zwei, ja. Ja, und wo das eine echt langweilig war, also fand ich jedenfalls. Ich hoffe, das wird jetzt in dem Game 7 richtig gerecht. Und in der nächsten Runde dann sowohl im Osten und auch Westen, Game 7 wird wahrscheinlich schwierig. Vielleicht sehen wir das dann erst in den Finals wieder. Gucken wir mal. Darf ich heute hier auch über schlechte Teams reden? Ja, logisch. Die Draft Lottery steht vorneweg. Ne? es geht mir nämlich da, also ich mache eine kleine galante Überleitung, ich bleib bei Boston, sag aber, dass da unbedingt was passieren muss. Muss jetzt nicht der Blockbuster-Trade sein, aber Bradley, Thomas, Smart, Brown und Rozier plus noch 3 Millionen First-Rounder, wenn sie wirklich den besten Pick bekommen sollten und das dann LeVar Ball sein sollte, dann hat man da so ein crowded Backcourt. Da muss man den ein oder anderen Spieler loswerden. Man hat das Ganze im Prinzip schon mit wesentlich schlechteren Spielern, aber dennoch First Roundern verpasst. RJ Hunter, wie heißt er denn jetzt überhaupt noch? James Young, der sich noch im Kader befindet, auf dem letzten Sitzplatz am Ende der Bank. Da hat man es im Prinzip schon versäumt, die Spieler rechtzeitig zu traden und eben dann Material zurückzubekommen. Und einen Namen, den ich dir jetzt nennen werde, wo man sicherlich was für bekommt und wo ich jetzt als, sage ich jetzt mal, Supporter eines schlechten Teams oder mittelschlecht zumindest, letzte Saison Dallas Mavericks sehr aufatmen würde, wäre, wenn Terry Rozier zu haben wäre. Gefällt mir nämlich extrem gut, der Spieler. Ich muss sagen, erinnert mich ein bisschen an einen jungen Dennis Schröder, super flott auf den Beinen, wirklich mit viel Energie, bissig, auch in der Defensive durchaus willig, ein bisschen was zu machen, vielleicht ein bisschen vorschnell in seinen Aktionen. Der Jumper sitzt noch nicht absolut butterweich, aber das Potenzial ist auf jeden Fall da und ich muss sagen, er ist so ein bisschen der Oddman Out in der Rotation. Folgendes Trade-Angebot. Jaylen Brown wird ja über kurz oder lang wahrscheinlich die neue 3 werden bei Boston, würde ich mal sagen, dass sie die Small Forward Position da auf ihn setzen. Er hat ja auch schon gute Ansätze gezeigt. Deswegen ist vielleicht Jay Crowder nicht entbehrlich, aber vielleicht denkt man darüber nach. Wenn Boston heute verliert, glaube ich, dann wird die Diskussion wird die Diskussion wieder aufgemacht, dass ihnen Scoring fehlt. Ich glaube ehrlich gesagt, dass sie Gordon Hayward nicht bekommen werden. Ich glaube, Gordon Hayward wird im Sommer in Utah bleiben. Wenn dem so ist und ich da recht behalte, ist natürlich Mello wieder auf dem Papier, der ja schon ein paar Mal in Richtung Boston irgendwie geredet worden ist. Würdest du denn Jay Crowder und irgendwie so einen Zeller auslaufenden Vertrag für Mello traden? Und Rozier? Nee, Rozier nicht. Tatsächlich nur Salary Cap auffüllen und als einziges, also mit irgendwie Amir Johnsons Vertrag läuft, glaube ich, aus und Zellers Vertrag läuft aus. Damit hättest du den Vertrag von Mello dann, glaube ich, gematcht. Und als einziges Asset, weil die Knicks ja in dieser Notsituation stecken, Jay Crowder abgeben. Phil Jackson ist ein riesen Fan von Crowder. Musste kurz zu Rozier mit reinnehmen. Wäre doch top für euch. Für uns wäre das super. Ich frage mich, ob Boston das macht. Ja, also ist natürlich schwierig, weil du eben diese defensive Variabilität dann eben abgibst. Crowder ist ja durchaus auch, oder genau deshalb so schwer ersetzbar, weil er eben viel die Vier spielt. Also er ist ja im Prinzip nur nominell ein Small Forward. Er spielt ja in der modernen NBA, ist er ja im Prinzip der Prototyp Vierer. Sehr stark, sehr schnell auf den Beinen, kann gut den Pick-and-Roll verteidigen, trifft den Dreier und ist eben vielseitig einsetzbar mit Switch-Optionen. Insofern gibst du ihn eigentlich nur sehr, sehr, sehr ungern ab, und auch wenn dann eben Brown auf der 2 spielt, dann lässt du halt Crowder auf die 4 oder auf der 3 spielt, setzt du eben Crowder auf die 4. Wenn du aber eben sagst, hey, du willst mehr Scoring haben und willst so ein bisschen einen Paradigmenwechsel vornehmen, dann würde ich sagen, hey, pack Rozier mit rein, haben sie eh keine Verwendung für groß, und dann it's a wrap. Ja, interessant, wird auf jeden Fall auch. Du könntest vielleicht sogar noch Courtney Lee zurückgeben oder sowas, dann haben sie noch einen Spieler, der verteidigen kann. Ja, genau, irgendwie sowas, ja. Oder Kylo Quinn oder so, weil es ihnen an Rebounding fehlt oder wie auch immer. Irgendwas noch mit reinschmeißen, keine Ahnung. Kylo Quinn interessant. Nicht, aber ja, doch. Das finde ich jetzt nicht so super. Der hat den besten Vertrag der Liga, Mann. Den besten Bart, wolltest du sagen. Vertrag. Der verdient 4 Millionen Euro. 4 Millionen. Das ist crazy, das ist nichts. Ja. Also natürlich ist er kein Top-Spieler und wahrscheinlich auch nur, wenn überhaupt, ein durchschnittlicher Rollenspieler. Aber für 4 Millionen? All day. Mhm. Das ist ja noch nicht mal ein Rookie-Vertrag. Also ein guter Rookie. Naja, wie auch immer. Dienstag ist nämlich Draft Lottery. Und das ist nämlich genauso spannend. Nicht nur natürlich, weil unsere beiden Teams, die Knicks und die Dallas Mavericks, da drin sind. Aber ich würde so weit gehen zu sagen, es geht um nichts weniger als um die Zukunft der Los Angeles Lakers zum Beispiel. Denn wenn sie den dritten Pick nicht ergattern sollten, das wäre so großartig, dann wird das richtig, richtig hässlich die nächsten Jahre. Also dann kurz für euch nochmal, die es nicht wissen, wenn sie nicht mindestens den dritten Pick bekommen, dann haben sie nämlich keinen Pick. Dann geht er nämlich nach Philly. Ja. Und das wäre dann schon ziemlich fies. Insbesondere, weil sie natürlich jetzt darauf angewiesen sind. Und ich glaube dann, weiß ich nicht, was alles Magic Johnson veranstalten wird, in der Offseason, um irgendwelche overpriced Free Agents wieder zu sein. Und das wäre dann tatsächlich noch schlimmer auf die lange Sicht. Das ist der absolute Teufelskreis. Ich sag dir jetzt schon, dann wird er Clarkston, Larry Nance Jr. und D'Angelo Russell oder so in ein Paket packen und sagen, ich muss hier irgendwie die Hollywood-Fans zufriedenstellen und Paul George holen. Und dann gibt's ja schlimm genug, wäre es allein schon auf. Kyle Lowry irgendwie. Also ich meine nicht, dass sie es bräuchten. Sie brauchen Kyle Lowry natürlich offensichtlich nicht. Aber das wäre so ein Prototyp-Spieler, der mittlerweile auf der Kurve eben nach unten ist, wie ich finde. Klar wirst du noch 2 All-Star-Jahre vielleicht von ihm bekommen, aber Kyle Lowry ist jetzt nicht derjenige, der sich immer in der Offseason wie ein Vorzeigeprofi verhält, um es mal so sanft zu formulieren. Insofern bin ich mal gespannt. Wie kostet dich aber easy 130 Millionen Euro. Ja, eben. Dollar. Ja. Ich glaube, dass da wird ganz schnell der Trigger eben gesetzt. Ja. Blicken wir auf die nähere Zukunft. Heute Abend geht's los mit dem Western-Spiel, Western Conference Finale, Spiel 1, San Antonio gegen Golden State, und morgen dann das Game 7 zwischen Boston und Washington. Wir hatten eigentlich vor, mea culpa, jetzt gleich im Anschluss noch Memory Lane aufzunehmen. Die Folge wird so geil, dass wir euch noch eine Woche auf die Folter spannen. Aber dann werdet ihr für alles entschädigt, was in den letzten... Ich glaube, du hast halt vergessen zu erwähnen, dass tatsächlich ein Asteroid hier eingeschlagen ist in der Wohnung, und der hat die externe Festplatte zerstört, und auch meine normale Festplatte, sodass also die ganzen Gigabytes Footage von Grant Hill, die ich schon durchgeforstet habe, ja, samt Scouting-Berichte verbrannt worden sind. Ich habe das Alien, was dafür verantwortlich ist, auch zur Rede gestellt und ja, dem geht's nicht so gut, aber sonst haben wir eigentlich alles wert. Ja. Ja, irgendwann holen wir das nochmal nach, man. Hört auf zu meckern. Ja, es meckert ja eigentlich gar keiner. Hörst du sie? Hörst du die Crickets? Das sind die Hater. Die zirpenden Kleiner Hater. Kleiner Flash. Ja. So, dann, ja, hier ist in einer Stunde 59 Minuten gibt's die erste Hochrechnung. Was die Draft-Lotterie betrifft? Nein, das dauert 72 Stunden noch ungefähr, dann gibt's die erste Hochrechnung und hoffen wir mal, dass... Steht dann Hannelore Kraft mit dem Vater von LeVar Ball dann irgendwie, oder Lorenzo Ball dann eben... mit einem Schuh für $500. Oh je. Danke für die Unterstützung für die Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Ich möchte auch explizit danken, ja, LeVar Ball und seine Unterstützung. Sportminister NRW. Ja, gut. Ey, ich kann dir eins sagen, schlechtes Land. Wenn die Knicks einen der ersten beiden Picks treffen sollten, sollen sie bitte die Finger von Lonzo Ball halten, Mann. Mit dem Vater, was meinst du, was da in New York los wäre? Wie der sich da produzieren würde vor der Media und so. Das geht gar nicht. Kristaps Porzingis würde sofort seinen Vertrag auflösen. Der bezahlt selber den Buyout, Mann. Ist so. Ist so. Ich will diesen Vater nicht in New York haben. Klopf, klopf. Hier hast du 30 Millionen. Ich bin raus. Ja. Habe ich mir irgendwo im Kongo geliehen. Ja, einen Blutdiamanten abgelegt. Ich hau ab. Geht gar nicht, Mann. Ich glaube, der Sohn ist ein fantastischer Basketballer, aber der Vater ist wirklich, also der Allerletzte. Und dem jetzt noch eine Bühne zu geben in Los Angeles oder in New York, das wird TMZ geht an die Börse dann wahrscheinlich oder so. Das Witzige wäre, all die echten Fans würden dann so reagieren wie der weinende Junge bei Porzingis und alle Fans, die nur casually Fans sind von den Knicks, würden komplett ausrasten und sich freuen. Genauso wie damals, oder genau andersrum, wie damals beim Porzingis Pick, wo alle sich gefreut haben, oder die Casual Fans, die Jordan Memes gepostet haben. Naja. Übrigens hat uns ein Hörer geschickt bei Facebook, fand ich ganz witzig, ein Bild von James Harden, wo der Bart, in den Bart wurde das heulende Gesicht von Michael Jordan reinprojiziert. Aber ganz, ganz viele. Ja, also weil, was dieses Jordan-Meme, wie sich das verselbstständigt hat in den letzten Jahren, keine Ahnung, Wahnsinn, oder? Ja, auch wie es sich hält. Übrigens auch ein geiles Ding war, Mike D'Antoni im Timeout, die liegen schon mit 20 zurück und er hat halt, malt halt was aufs Scoreboard und das ist natürlich der Crying Jordan, den er da malt. Ja, ja. Ach, Mike D'Antoni, Mann, lass dir was Neues einfallen fürs nächste Jahr. Sehr, sehr geil. Naja. Tja, so, eigentlich muss er den Mustache wieder zurückbringen. Es geht ja sonst eigentlich nicht anders. Er hat eine Wette verloren, ne? Mit seiner Frau, glaube ich, angeblich. Ach, echt? Naja. Ich glaube, die... Was wettet der denn mit seiner Frau darum, sich den Schnurrbart abschneiden zu lassen, der Trottel? Ja. Theoretisch könnten wir jetzt noch eine Kleinigkeit machen. Ich habe nämlich auf Reddit eine sehr, sehr witzige Sache gesehen. Wo anschließend ziemlich viel Trash getalkt worden ist, auf die Houston Rockets. Ihr habt vielleicht letztes Mal schon bis zum Ende durchgehalten, um dann die Schimpftirade zu hören. Ich habe mir das übrigens dreimal noch angehört auf der Arbeit. Hab fast einen Schreikrampf bekommen bei dieser Hasstirade unseres Podcast-Kollegen. Weiß nicht, ob wir vielleicht heute das sowas Ähnliches machen. Ich habe nämlich hier einen Screenshot geschickt. Den kann ich dir sonst auch gerne jetzt mal kurz schicken. Ach, du hast mir einen geschickt? Ja, jetzt gerade per WhatsApp, dann machen wir das nämlich jetzt einfach mal in Realtime. Es gibt einen witzigen Post von einem Reddit-User, der dann eben geantwortet hat, ja, jetzt müsste ja eigentlich mal jemand schreiben, den Tagebucheintrag von Mike D'Antoni nach dem heutigen Blowout. Und genau das hat er natürlich dann gemacht und ist eigentlich schon ziemlich witzig. Also theoretisch. Ich habe nur den ersten Satz gelesen. Before the game, also. Geil. Sollen wir das nicht an den, das können wir doch an den Post dranhängen gleich, oder? Ja, okay. Dein Provider ist China Unicom. Ja, das machen wir vielleicht raus. Aber so bestätigt sich wenigstens, dass ich in China bin. China Unicorn, genau. Nicht schlecht. Please feed the Dino, heißt der Reddit. Ey, die sind auch so bescheuert auf Reddit, die Leute, ne? Aber geil. Sagte ich. Ja, das tun wir mit ran und ich teaser es vielleicht jetzt schon an. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Sehr, sehr geiles Bild von Pierre, wie heißt der? Jean-Pierre Lasogga von HSV. Kennst du das Bild mit seiner Mutter? Ja, Mann, ey, das ist das Abartigste, was hergeht. Wie die ihn anfasst, ne? Und beide beschmiert, Alter. Ja, wir können einfach beide hochladen. Heute ist Muttertag. Ja, genau. Bah, Alter. Wie heißt der Mann? Jean-Pierre? Pierre Pascal? Weiß nicht, Kevin Pierre. Kevin Bonny. Pascal? Kevin Pierre. Kevin Pierre Lasogga. Wow. Die Mutter ist okay, wirklich alter Schwede. Pierre Michel. Auch nicht schlecht. Pierre Michel Kevin. Pierre Michel Kevin. Okay. Wir hauen das ab. War's. Ihr habt noch eine Stunde Zeit, wählen zu gehen. Macht das jetzt. Tschö. From downtown. Reingehauen.